Und läuft. Ja, dann begrüße ich euch recht herzlich zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 21. Mai 2021 um 21.04 Uhr im NRW-Mumble. Fangen wir direkt an mit der Genehmigung der Tagesordnung. Hat irgendjemand Einwände, dass diese Tagesordnung nicht in der Form genehmigt wird? Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist das Protokoll vom 23. April. Das ist schon ein bisschen älter. Ich hoffe, ihr habt es euch trotzdem mal irgendwie zumindest kurz angeschaut. Und falls ihr da irgendwelche Anmerkungen, Einwände habt, bitte melden. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Damit ist das Protokoll vom 23. April genehmigt. Mitgliederzu- oder Abgänge? Da steht nichts im Pad. Mir sind selbst keine bekannt. Falls euch irgendwas bekannt ist, bitte, wird schon ins Pad geschrieben, nix, so ist alles beim Alten. Gut, falls irgendwas ist, immer einfach kurz melden. Dann kommen wir zu den Teamberichten. Da sind Pressemitteilungen und Blogbeiträge, die erledigt sind. Da gibt es einen Blogbeitrag vom 28. April, die Bundestagswahl 2021. Piraten empfehlen, der Weitergabe von Meldedaten zu widersprechen. Wurde veröffentlicht und auf allen Plattformen verteilt. Gibt es dazu Wortmeldungen? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Kommen wir heute wieder schnell durch. Presse, offene, geplante PMs, Blogbeiträge. Da haben wir von den Piraten Ennepe-Ruhr-Kreis, die Luca-App verstößt gegen Corona-Schutzverordnung und von den Piraten, ich glaube Rheinhessen, Staatstrojaner, ich höre dich dir trapsen, mit der Frage, ob wir eins der beiden oder beide übernehmen sollen für NRW. Dazu Wortmeldungen. Also ich hatte das von Ende Peru eingebracht. Es war die Frage, ob wir das auch auf NRW-Ebene abgewandelt übernehmen wollen. Der Frank hatte das wohl auch im Lattenrost noch ausgefüllt. Inhaltlich wollte er da wohl einen anderen Schwerpunkt legen. Jetzt ist er leider nicht da. An sich finde ich die Idee in Ordnung. Also wenn es jetzt nicht unbedingt nur in den Ruhrkreis betrifft, sondern auch auf NRW bezogen werden kann, dann why not? Also es kann ja komplett auf NRW weit sowieso gezogen werden, weil es gibt immer mehr Kommunen, die auf die Idee kommen, den einzusetzen. Selbst bei uns im Kreis Recklinghausen ist das sogar schon der Fall, dass einige das gerne einsetzen wollen, aber das Gesundheitsamt da nicht mitspielt zum Beispiel. Also ich denke mal, da können wir wirklich flächendeckend über Nordrhein-Westfalen komplett auch denken. Auch wenn wahrscheinlich nicht komplett jeder Kreis dem zustimmen würde, wenn ich jetzt an, ich glaube, aus Mettmann gibt es wohl Bestrebungen für eine Luca-App zu sein irgendwie. Und aber da dies ja tatsächlich eins unserer Themen ist, sollten wir das natürlich auch mitnehmen. Sollen wir dann erstmal das komplett abkopieren, in ein Pad packen und dann erstmal den Frank schicken, weil ich weiß jetzt nicht, welchen Schwerpunkt so genau er sich da vorgestellt hatte. Ja, er meinte ja irgendwie mit Kontaktverfolgung in der Theorie oder so, aber dann soll er das gerne nochmal uns genauer erklären und dann, dass wir was zusammenbasteln. Okay, dann mache ich morgen das mit dem Pad. Super, danke. Dann hätten wir das soweit geklärt. Und was ist mit der anderen Sache, mit dem Staatstrojaner? Ja, das ist von mir. Und zwar hatte ich die tatsächlich nachgefragt, weil ich so gesagt habe, Leute, das ist doch eigentlich Bundesthema, warum schickt ihr uns nicht den Text? Und dann haben die mir erzählt, dass sie, was weiter unten im Text kommt, das ganz bewusst als Blogbeitrag bei sich gemacht haben, um in ihrem Umfeld die ganzen Bündnisse, in denen sie sind oder denen sie nahe sind, auf diese Geschichte hinzuweisen. Und das fand ich eigentlich eine gute Idee. Man kann das vielleicht ein bisschen kürzer machen, aber wir haben ja auch Bündnisse, jetzt Versammlungsgesetz auf NRW-Ebene, aber ja auch so Sachen wie DSSQ oder ESSQ oder wie sie alle heißen. Und für all diese Bündnisse, denke ich, ist das nicht uninteressant. Gibt's von den anderen dazu irgendwelche Wortmeldungen? Ich überfliege gerade den Beitrag und finde die Idee ganz, ganz schick. Also ich finde das jetzt auch wichtig, den mitzunehmen. Also klar, und den Teil unten, der ist ja wirklich sehr, sehr Rheinland-Pfalz spezifisch gedacht. Also auch gerade wenn man schon der Titel ist, warum interessiert uns das gerade hier in Mainz und Rheinhessen? Sowas könnte man natürlich dann auch dann auch auf NRW münzen oder halt auf bestimmte Einzelteile komplett quer auf NRW verteilt. Also sei es dann irgendein Bündnis in Paderborn und ein anderes im Niederrhein irgendwo. Da gibt es also auf jeden Fall was, wo wir selber sagen können, okay, da können wir auch dran ansetzen, dass wir da drauf aufpassen. Und halt auch vielleicht nochmal wirklich den Querverweis nochmal auf das Versammlungsgesetz nochmal legen, dass das dann natürlich dann so in Verbindung echt gefährlich werden kann. Ja, wir müssten vielleicht ein bisschen sammeln. Habt ihr von Vorstandsseite einen besseren Überblick, in welchen Bündnissen die Piraten in NRW so drin sind? Also diese ganzen Bündnisse gegen rechts, das sind ja, glaube ich, einige. Sonst weiß ich nichts. Also es waren bisher immer die Bündnisse, zu denen wir dann die wir mit unterzeichnet haben. Ich glaube, das war aber bisher in letzter Zeit tatsächlich nur das... bitte was? Ja, gegen das, ja, das Polizeigesetz, das Versammlungsgesetz jetzt noch... Das ist ja im Grunde dasselbe Bündnis. Also die Dinge, die wir jetzt kürzlich erst bezogen haben, da gab es ja anfänglich auch mal teilweise schwergewichtigen Gegengewicht, überhaupt solchen Bündnissen beizutreten. Ja, ich meinte jetzt noch auf regionalerer Ebene. Aber ja, ich würde den Stefan Borgrefe mal fragen. Die sind bestimmt noch in einigen Bündnissen drin. Von Düsseldorf weiß ich halt DSSQ. Gut, dann haben wir ja aber schon mal einen groben Plan, wie wir da fortfahren. Und auch schon direkt jemanden, der da sich jetzt dran setzen will. Das ist doch schon mal von Vorteil. Sorry, ich glaube, jetzt habe ich irgendwas im Pad gelöscht. Da fehlt jetzt was. Wenn es uns nicht auffällt, wird es nicht wichtig gewesen sein. Ah, ich glaube, die Tatjana war das, die geschrieben hat. Ah ja. ja, ich würde sagen, das, was Frank vorgeschlagen hat, ist das Eiligere. Da sollten wir uns vielleicht drauf konzentrieren, das andere dann so peu à peu. Gut, dann schreibt irgendjemand Frank nochmal deswegen an und dann helfen wir als Presseteam da mit der Veröffentlichung, würde ich sagen. Ja, das mache ich morgen. Also gut. Frank anschreiben. Ja, ist schon mal gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Wortmeldungen oder Einwände zu diesen Punkten? Wenn jetzt nichts kommt, dann gehen wir weiter zum Punkt Request-Tracker. Der ist leer. Gibt's irgendwas da anzumerken? Ich habe gerade noch mal reingeguckt, da ist nichts Neues drin. Okay, dann bleibt er wohl auch erstmal leer. Dann kommen wir schon zum Punkt Social Media. Da bin ich jetzt dran. Ich muss gestehen, die Zahlen, das sind noch die aus dem letzten Pad von vor 2 Wochen, weil aus genannten Gründen ich heute nicht dazu kam. Die Zahlen haben sich aber auf allen Plattformen tatsächlich gar nicht mal so weit geändert grundsätzlich. Also die müssten noch übereinstimmen. Also alle Plattformen werden aktiv bespielt, die laufen, die Followerzahlen, die sind aktuell jetzt ein bisschen geflacht, also die steigen nicht mehr so extrem wie vor einem Monat, aber die fallen auch nicht wirklich krass, von daher, wir können die aktuell gut halten. Ich würde sagen, wir sind schon relevant als NRW wieder, wir werden wieder mehr wahrgenommen, viele Interaktionen und ja, läuft. Danke auch für eure Arbeit. Sehr gerne. Gibt es irgendwelche Fragen dazu, zu dieser Arbeit oder zu Social Media allgemein? Von mir auch ein Danke und du sagst mir Bescheid, wenn ich dich nerve, ne? Weil ich ja da mal ab und zu komme. Du nervst mich nie, Vaku. Alles gut. Oh. Gut, dann kommen wir zur Webseite NRW. Da ist weiterhin das Pad zur Aufräumaktion. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Das scheint spontan nicht so. Dann einfach hier nochmal der Appell, falls euch irgendwas auf der NRW-Webseite auffällt, was veraltet ist, weg kann oder nicht mehr dahin gehört, einfach ins Pad reinschreiben, da freuen sich die Leute dann auf Arbeit. Punkt Videoteam, der ist ebenfalls leer. Weiß da jemand Bescheid, was da ist, ob da was geplant ist? Ja, ich glaube, durch die inzwischen nicht nur mehr Doppelbelastung von Harry, der sich das ja annehmen wollte, hat sich, glaube ich, das jetzt hier zumindest erstmal wieder erledigt. Ich würde es aber gerne immer noch irgendwo im Blick behalten, weil Video ist halt ja ein Medium, was auch bespielt werden sollte und kann, aber dann natürlich dann auch sinnvoll. Ich kann es nicht, deswegen lasse ich auch die Finger davon. Ich würde aber ganz klar gerne immer noch dafür werben, da auch Menschen zu finden, die dann auch wirklich Bildmaterial auch erstellen können, da vielleicht auch nochmal zu aktivieren, mitzumachen. Ja, also ich glaube jetzt gerade, wenn wir gleich zum nächsten Punkt kommen, der LPT, da könnte es vielleicht ja interessant sein, da irgendwie was Video, muss ja nicht mal vor Ort in Dortmund, aber zumindest dass man dann so Highlights zusammenschneidet oder so, muss man mal schauen. Wenn es im Videoteam jetzt aber erstmal konkret nichts weiter gibt, würden wir direkt zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen kommen. Gut, dann. Warte mal, wir haben überhaupt gar keinen Unterpunkt Krähennest, ne? Sehe ich nicht, nein. Weil da gäbe es ja was Neues zu berichten. Sollen wir das unter Sonstiges machen oder soll ich später mal so einen Punkt einrichten auch dauerhaft? Ich persönlich fände es, glaube ich, gut, wenn das einen eigenen Punkt bekommen würde. Aber vielleicht für heute einfach unter Sonstiges. Klingt gut. Wären damit alle einverstanden, wenn wir das unter Sonstiges packen und dann für die nächsten Mal einen eigenen Punkt daraus machen? Auf jeden Fall. Steht schon im Bett. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Der Landesparteitag mit Vorstandswahlen am 3. und 4. Juli in Dortmund und online mit entsprechendem Wikilink. Inwieweit sind wir da als Presseteam schon eingeplant? Hat da jemand was an Infos? Also ich muss dazu sagen, wir haben ja selber als Vorstand im Grunde den fixen Termin und auch wirklich die Zusage, dass es jetzt auch wirklich klappt, auch selber erst gestern bekommen. Inwiefern das Presseteam da jetzt schon mit involviert ist, kann ich ja sagen, also ich selber weiß es da tatsächlich nicht. Also es ist da jetzt nichts Genaueres geplant es war aber auch in den letzten Parteitagen ja auch wirklich seltenst der Fall gewesen, dass das Presseteam in dieser Art und Weise tatsächlich vor Ort für eine Presseverköstigung tatsächlich noch gebraucht wird. Ich meine, ich glaube, in Soest war das letzte Mal tatsächlich auch ein Pressevertreter da. Was mich auch ein bisschen, was ich auch immer sehr, sehr schade fand. Sollte natürlich auch vor Ort vielleicht sogar tatsächlich also jemand aus erster Reihe zumindest da sein, um wirklich so die einzelnen Punkte wirklich begleiten zu können. Und da wäre es natürlich ganz gut, wenn auch tatsächlich zumindest einer vor Ort ist. Also wir hatten das bei der AV ja so gemacht, dass wir ausdrücklich gesagt haben, dass wir keine Pressebetreuung vor Ort machen. Ne? Die können ja sich auch irgendwie online zuschalten. Und was wir wieder machen sollten, ist, sobald die Einladung an die Mitglieder raus ist, dass wir die auch auf der Webseite online stellen und dann ungefähr 10 Tage vorher eine Pressemitteilung nochmal dazu. Und bis dahin müssten wir uns halt überlegen, laden wir die Presse auch nach Dortmund ein oder eben nicht wie bei der AV? Ja, ich würde es aktuell halten, dass wir tatsächlich das so wie bei der AV auch machen, auch ausdrücklich die Presse nicht, also einladen, nicht zu kommen, aber tatsächlich zur Teilnahme quasi einladen. Natürlich, also sie können sich immer überall zuschalten. Auch da wieder, ich glaube, da hatten wir sogar extra Räume gedacht, an extra Videokonferenzen, falls die mal doch ein Interview oder sowas führen wollen, vielleicht sogar mit dem alten, neuen PolGF zum Beispiel, um halt dazu, ja, also das sollte man definitiv da mal anbieten, aber ich dachte, einer sollte wirklich da vor Ort sein, weil es hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert und auch zur Koordinierung ist es, glaube ich, von Vorteil, tatsächlich auch jemanden direkt vor Ort zu haben, der zumindest da irgendwie was schalten und walten kann. Aber mehr auch nicht. Also wirklich eine Person maximal. Also ich werde nicht nach Dortmund fahren, werde das online begleiten. Und ich denke, dass wir zumindest eine Pressemitteilung schreiben sollten, wenn wir ein 1V oder eine 1V gewählt haben. Und dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt Anträge reinkommen, ob da noch was Interessantes. Ansonsten halt am Montag Gesamtvorstand PM. Kann man ja auch schon ein bisschen vorbereiten. Das hört sich doch nach einem halbwegs vernünftigen Plan an. Gut, dann bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, über einen Monat. Kann man ja sonst auch nochmal in der nächsten Sitzung ansprechen, falls wir dann auch wissen, inwiefern die Inzidenzlage da ist, ob man dann wirklich jemanden auch vor Ort hinschicken kann. Dann wären wir sonst jetzt bei Organisatorisches, wenn keiner mehr zum Punkt Veranstaltungen etwas hat. Das ist nicht der Fall. Dann sind wir beim Punkt Organisatorisches. Da haben wir einmal den da fehlt ein T. Kandidatinnen-Support mit einem Patch. Das ist das Presseteam. Die Landeslistenkandidaten der Piraten NRW unterstützen wollen, sollen, müssen. Gibt es dazu Anmerkungen? Ja, also mit dem Versammlungsgesetz und dem Aktionstag und der Aktionswoche hat das ja nicht so wahnsinnig gut geklappt. Was ich schon im Lattenrost geschrieben hatte, wäre halt so ein Kandidateninterview nochmal anzubieten und das im Krenest online zu stellen. Ich habe das ja schon früher häufiger mal gemacht. Ich würde mich da auch gerne anbieten. Wenn wir sagen, wir wollen das machen, dann schreibe ich da noch mal ein paar Sätze an die Kandidaten. Was mich dann noch interessieren würde, wäre, wie lang soll sowas sein? Vielleicht sage ich das. Also ich finde so ein Interview mit den Kandidaten übers Kreden ist, finde ich gut, damit wir die irgendwie noch mal ein bisschen zeigen können, wofür sind die, was wollen die, und einfach auch, um das Kreden ist ein bisschen zu publizieren, bekannter zu machen. Ja, da wäre jetzt die Frage in die Runde, wie lang soll sowas sein? Also früher hieß es immer maximal 10 Minuten. Ist aber schon länger her, deswegen Frage an die jüngeren Menschen. Vielleicht ist 10 Minuten mittlerweile auch zu lang. Ja, ich hätte jetzt spontan 5 Minuten gesagt. Auch 5 Minuten so als Richtwert, plus, minus 2. Ja, ich meine, also wir breiten da jetzt nicht die Lebensgeschichte von den einzelnen Kandidaten aus. Also ich denke mal, da mit 5 Minuten kommen wir da schon ganz gut hin. Das dürfte alles, das kann man vielleicht sogar am Ende irgendwie zu einem gesamten Jahr, also so als Paket, irgendwann mal auch anbieten können, wo wir dann selber dann, ich sage jetzt mal, einen stündigen Podcast dann auch haben, den man sich dann mal irgendwo nebenher nochmal anhören kann. Ja, das hört sich gut an. Dann ist die Frage, wie fahren wir da fort? Vaku, du meinst, du könntest dich da nochmal dran setzen. Wie wär's? Möchtest du den Job haben? Ja, unbedingt. Dann würde ich sagen, du hast den Job. Danke. Bekomme ich denn auch ein schönes Bild dafür? Kandidatinnen-Interview? Ich schiele da in eine Richtung. In welche? Bitte? In welche? Ja, in deine. Zum Grafikteam. Das Grafikteam, bestehend aus einer Person. Oh. Sag ich doch. Natürlich kriegst du da ein schönes Bild für. Du musst mich nur kurz nochmal per Twitter dann anschreiben, weil sonst vergesse ich's. Oder per Matter musst. Ja, das mache ich. Das hat ja auch ein bisschen Zeit. Also ich würde dann tatsächlich erst alle 7 Interviews fertig machen und die dann vielleicht jeden Tag 1 oder so online stellen. Aber wirklich erst online stellen, wenn alle fertig sind. Gut, das ist doch schön zu hören, dass es noch Leute gibt, die ein Grafikteam betreuen oder Teil des Grafikteams sind. Das heißt, da bekommen wir auch demnächst weiteren Input. Das ist schön. Gibt es sonst noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Wünsche zu diesem Punkt? Ja, der Applaus-Button. Beim Bundesparteitag, der ist echt der Hammer. Also, ja, bräuchten wir auch mal hier im Mumble. Gut, aber ansonsten würden wir jetzt zum Punkt Sonstiges kommen. Da hatten wir ja vorhin das Krähennest reingesteckt. Wer möchte denn zum Krähennest was sagen? Also ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich überglücklich bin, dass sich da endlich jemand drum gekümmert hat und das jetzt so schick aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. Natürlich sind viele alte Links kaputt. Das waren die aber auch schon vorher. Also das hat nichts mit den Änderungen zu tun. Und ja, wenn man mal viel Zeit hat, also das eine oder andere würde ich gerne auch dann nochmal wieder herstellen. Das geht zum größten Teil. Aber immerhin sieht es jetzt schön aus. Das hört sich doch schon mal gut an. Falls es irgendwas gibt, was man nochmal extra promoten soll auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, bitte einfach nochmal anschreiben. Das kriegen wir dann auch sicherlich hin. Gut, gibt's sonst noch Anmerkungen zu dem Punkt Krähennest oder Sonstiges? Ja, eine Frage. Dieser Podcast Pflegestunde, der soll auch übers Krähennest gehen, richtig? Ja, über Krähennest und Spotify. Okay, super. Der wurde auch heute schon aufgenommen. Ich muss den nur noch schneiden. Dann kann man den auch nochmal promoten. Ja, da soll ja auf Bundesebene auch eine Pressemitteilung oder ein Blogbeitrag zumindest entstehen. Ich hatte jetzt gedacht, weil das irgendwie in diesem Pick auch so drin stand, dass das wohl dann am 23. online geht. Ist das richtig? Ja, also wenn ich es bis dahin hinkriege. Aber auf keinen Fall eher, ne? Nein, nicht eher. Gut. Sehr schön, dann sagt Bescheid, wenn da noch irgendwas gibt, dann verbreite ich das auch über NRW. Da gibt es ja mittlerweile auch eine recht gute Reichweite. Gut, dann schreibt bitte noch irgendwie minimal was ins Pad dazu. Ich kann das nicht wirklich, weil ihr kennt die Gründe. Dann würden wir jetzt zu Werkzeuge und Links kommen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Links stehen im Pad. Falls jetzt niemand hier aufschreit und irgendeinen super wichtigen Link oder ein Werkzeug hat, würden wir schon zum nächsten Punkt kommen. Das wäre nämlich der nächste Termin. Das wäre der 4.6.2021 wieder um 21 Uhr im NRW-Mumble. Bevor ich jetzt die Sitzung schließe, wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass dieser Termin... es ist nicht schlimm, wenn Leute mal nicht kommen, aber dann sollten sie eventuell vielleicht kurz vorher schreiben, kann heute nicht. Oder einfach so, also letztes Mal waren Vako und ich hier allein und haben nach 5 Minuten beschlossen, dass wir dann zu zweit nicht machen wollten. Ich wollte es einfach nur nochmal erwähnt haben. Ansonsten würde ich jetzt die Sitzung beenden, falls niemand mehr irgendwas zu sagen hat. Doch, ich hätte etwas. Da hätte ich jetzt gerade schon mal im Krähennest eigentlich da einhaken wollen. Ich wollte dich ja jetzt nicht in deinem Redefluss unterbrechen. Im Grunde auch nur eine Bitte, vielleicht noch ein paar Gedanken, die einige da mitbringen können. Ich spiele selber schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, auch ein Podcast-Format, den wir dann auch für den Landesverband nach außen gehen wollen, der ähnlich wie diese Kandidaten-Interviews dann reingehen sollte, aber dann eher themenbezogen ist. Vielleicht mit 3 Leuten, idealerweise jetzt aktuell bieten sich ja die Listenkandidaten an und halt jemanden aus dem Themenbereich, irgendwie ein Fachexperte in so einer Form. Und ich hätte da gerne jemanden dabei, der das Ganze moderieren kann. Vako, ich habe zwar ganz gerne an dich gedacht, aber ich möchte dich da echt nicht überlasten mit. Deswegen wollte ich dich da wirklich außen vor halten, bevor das irgendwie dann auch zu viel wird. Und deswegen wollte ich im Grunde nur die Frage stellen, ob ihr tatsächlich jemand kennt, der sowas machen könnte. Also auch einfach, ich sage mal, angenehme Stimme, auch eine angenehme Art und Weise zu moderieren. Muss ja noch nicht mal fachlich dein voll in dem Thema drin sein, aber halt einfach mal, also auch in der Lage zu sein, einfach mal naive Fragen zu stellen, die in außen dann auch leicht verständlich werden können. Ich habe da so als Beispiel habe ich mir mal so diesen Fiete Gastro Podcast mit Tim Melzer so im Blick gehabt, wo halt ein Fachmann dabei ist, aber der quasi null eloquent ist, dann halt noch einen anderen Gast dabei hat, der halt wirklich fachlich auch noch mal ein bisschen was dazu bringen kann und ein Moderator dazwischen, der einfach wirklich auch teilweise blöde Fragen stellen kann, einfach damit auch dann das Thema auch nochmal kurz erklärt wird und auch für Laien auch leicht verständlich ist. Und so ein Format von so circa, ich sag es mal, eine halbe Stunde pro Folge, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 2 Wochen, je nachdem, wie gut wir es hinbekommen, vielleicht sogar noch alle 2 Monate, also je nachdem, wie es klappt, hätte ich gerne sowas dann für uns auch nochmal. Finde ich eine super Idee. Ich denke mal drüber nach, wenn wir da, also der Obereichwald könnte es natürlich super machen, aber der ist ja befangen, so als Kandidat. Weiß ich jetzt nicht. Muss nicht unbedingt. Es reicht mir schon, wenn ich hier euch alle 2 Wochen durch die Sitzung leiten kann. Das haben wir jetzt auch verstanden. Gut, aber dann nochmal Appell in die Runde, wenn ihr jemanden kennt, euch jemand einfällt, dann gerne beim Helder melden. Gerne, gerne. Gut, wenn sonst jetzt nichts mehr kommt, würde ich die Sitzung schließen. Das scheint nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung heute um 21.34 Uhr. Bedanke mich für eure Mitarbeit, bedanke mich für eure Arbeit im Allgemeinen und sage bis in 2 Wochen. Danke für die Leitung. Dankeschön. Sehr gerne.